Byte FM. Es ist 14 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Thomas Brockt. Die Deutsche Bahn hat die Urabstimmung der GDL über längere Streiks als befremdlich und völlig irrational kritisiert. Die Verhandlungen seien noch nicht einmal gescheitert, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Gewerkschaft hatte kurz nach dem ersten Warnstreik im aktuellen Tarifstreit ihre Mitglieder zur Urabstimmung über unbefristete Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In der Vorweihnachtszeit könnte es für Bahnreisende ungemütlich werden. Stimmen 3/4 der Gewerkschaftsmitglieder für den Arbeitskampf, würde das bald lange bundesweite Streiks bei der Deutschen Bahn, aber auch bei anderen Verkehrsunternehmen bedeuten. GDL-Chef Wieselski ist sich sicher, dass die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten das will. Von der Bahn heißt es, die Gewerkschaft sucht nur den Konflikt und nicht die Kooperation. Man habe 11% mehr Geld angeboten und nun streike die GDL den zweiten Verhandlungstermin einfach weg und leite die Urabstimmung ein. Katrin Müller, Redaktion. Israels Armee hat die Bewohner mehrerer Viertel der umkämpften Stadt Gaza erneut zur Evakuierung aufgefordert. Bis heute Nachmittag sollten Anwohner zu ihrer eigenen Sicherheit aus den Stadtteilen im nördlichen Gazastreifen in den Süden fliehen, teilte ein Armeesprecher mit. Zur Evakuierung aufgerufen wurden auch Bewohner des Flüchtlingsviertels Jabalia. Nach palästinensischen Schätzungen sollen sich noch hunderttausende Menschen im nördlichen Gazastreifen aufhalten. Die Ampel überlegt, wie sie die weggebrochenen 60 Milliarden Euro nach dem Karlsruher Haushaltsurteil wenigstens teilweise ausgleichen kann. Im Gespräch ist eine Aussetzung der Schuldenbremse. Die SPD-Vorsitzende Esken ist dafür, ebenso der DGB und die Chefin der Wirtschaftsweisen Schnitzer. Esken schlägt in den Funke-Zeitungen vor, die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form dieses und nächstes Jahr erst einmal auszusetzen. Darüber hinaus müsse das Gesetzeskonstrukt reformiert werden, denn die Energiekrise sei längst nicht ausgestanden. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körnzell nennt die Schuldenbremse in der Rheinischen Post unflexibel, das habe man am Karlsruher Urteil gesehen. Ganz ähnlich sieht das die Wirtschaftsweise Schnitzer, sie gibt aber zu bedenken, dass so eine Reform mit einer Regierungsbeteiligung der FDP wohl kaum zu machen sein dürfte. Aus Berlin, Thomas Bleskin. Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich die erste Pole-Position seit der Formel-1-Rückkehr nach Las Vegas gesichert. Der Monegasse verwies in der Qualifikation auf dem Flutlichtkurs seinen Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Platz, der allerdings schon am Vortag mit einer Startplatzstrafe von 10 Rängen belegt wurde. Dritter wurde Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, der aber wegen der Strafe von Sainz eine Position nach vorne rückt. Zum Wetter die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. In der Westhälfte ziehen neue Regenwolken heran, am Abend erreichen die auch die Mitte. Im Osten dagegen meist trocken mit einigen Wolkenlücken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 5 und 10 Grad. Der Sonntag wird dann auch wieder sehr durchwachsen und windig, meist wechselnd bis stark bewölkt. Regen vor allem im Osten, an den Alpen und im Nordwesten. Im Süden heitert es auf. Die Temperaturen steigen auf recht milde 8 bis 15 Grad. Das waren die Nachrichten. Ihr hört den Standard auf Byte FM mit Niklas Holle und in dieser Stunde heißt die Losung Tristano Schule. Das heißt, dass wir uns einige ausgewählte Aufnahmen anhören, die den Pianomeister Lenny Tristano zeigen, sowie ein paar Schüler von ihm wie Billy Bauer, Lee Konitz und Warren Marsh. Doch mehr dazu gleich, jetzt erstmal Lenny Tristano mit These Foolish Things. Thank you. These Foolish Things, vorgetragen von dem Pianisten Lenny Tristano aus seinem selbst betitelten Album, welches sein Debüt auf dem Atlantic Label war. Auch hier hören wir den Altsaxophonisten Lee Konitz, der im Laufe der Stunde auch noch einige Male zu hören sein wird. Tristano wird zu den Pionieren des Cool Jazz gezählt und er hatte eine Reihe von großen Namen, die von ihm geprägt wurden, wie beispielsweise Lee Konitz, Juan Marsh oder Billy Bauer, um nur einige Namen zu nennen. Ihr hört den Standard auf Byte FM und in der heutigen Ausgabe wollen wir uns einige Aufzeichnungen gönnen, die Tristano und seine Schule in den Vordergrund stellen. Auf dem Konitz-Langspieler Subconscious Lee kommen all die Namen zusammen. Bauer an der Gitarre, Tristano an den Tasten, Marsh am Tenorsaxophon. Judy. FM. Thank you. das Charlie Parker Quintet mit Love for Sale aus dem Charlie Parker Place Cole Porter Langspieler, auf dem der Gitarrist Billy Bauer zu hören ist. 1955 wurde die Session aufgenommen und soll wohl die letzte von Parker aka Bird gewesen sein. Bei Billy Bauer fällt auf, dass er nicht in der Manier eines Beboppers spielt und nicht mit Parker-Licks daherkommt. Laut Tristano, der auch mit Bird zusammenspielte, soll Bird wohl ab Ende der 40er Jahre davon angenervt gewesen sein, dass viele so klangen wie er oder Licks spielten, die er geprägt hat. Weshalb es ihm wohl gefiel, mit Tristano zusammenzuarbeiten, der einen cooleren Jazz spielte. Also cool als Gegensatz zu hot, also hot für schnell. Ob die Aussage wirklich stimmt, steht auf einem anderen Blatt. Aber es beschreibt sicherlich den anderen Ansatz Tristanos ganz gut. Wir hören uns noch einen Tristano-Schüler an, nämlich den Tenorsaxophonisten Juan Marsh mit dem Titel Smog Eyes. Aus dem Jahr 1957 die Nummer Smog Eyes des Tenorsaxophonisten Juan Marsh. Zu finden ist das Stück auf der LP Jazz of Two Cities. Auch hier lässt sich dieser gelassene Stil, um nicht immer den Ausdruck cool zu benutzen, gut wiedererkennen. Ihr hört übrigens den Standard auf Byte FM und in dieser Ausgabe hören wir Aufnahmen von Lenny Tristano und einigen, die seiner Schule folgten. Hier auf Subconsciously finden wir sie alle wieder zusammen, also dem Album von Lee Konitz, Fishing Around. FM. Thank you. Ihr hört den Standard auf Byte FM mit einer Ausgabe zu Aufnahmen von Lenny Tristano und einigen, die seiner Schule folgten. Sein Mitte der 50er Jahre erschienenes Album Lenny Tristano wurde zum Teil kontrovers diskutiert, da in der Produktion Overdubs benutzt wurden und die Geschwindigkeit der Tonspuren manipuliert wurde. Ein moderner Ansatz, der jedoch von der sogenannten Jazzpolizei problematisiert wurde. Bei dem eben gehörten Stück You Don't Know What Love Is, das auf dem Album The New Tristano zu finden ist, verfolgte er deshalb einen ganz ungeschminkten Ansatz. Er spielte am Klavier solo, ohne Begleitung oder sonstige Produktionstechniken. Kommen wir wieder zurück auf das Album Subconscious Lee zurück. Ein besonders raffiniertes Wortspiel, da es nicht nur ein Spiel mit Lee Konitz Namen ist, sondern auf eine Herangehensweise zielt, die für Tristano sehr wichtig war. Die Fertigkeit am Instrument musste so überragend geschult werden, dass Spielen ohne Denken funktioniert und sich somit auf die Gefühlsebene des Improvisierenden verlagern könne. Also im Unterbewussten. Retrospection. Retrospection mit Lee Konitz, Juan Marsh, Billy Bauer und unserem Mann der Stunde Lenny Tristano. Dokumentiert auf dem Langspieler Subconsciously. Tristano äußerte sich mal zum Unterschied zwischen Komponieren und Improvisieren. Demnach handele es sich beim Improvisieren nicht um Komponieren in Echtzeit, da die Musik schon im Kopf sei. Beim Improvisieren ginge es mehr darum, der eigenen Musik einen Ausdruck zu geben. Bei dem Tristano-Schüler Konitz ist das auch auf der Live at the Half Note LP zu erleben. Anstatt bei dem Parker-Stück Scrapple from the Apple Licks von Bird zu kredenzen, scheint der Versuch, was Eigenes präsentieren zu wollen, erkennbar. Kein Versuch, sich mit dem großen Charlie Parker vergleichen oder gar messen zu wollen. Scrapple from the Apple, Lee Konitz hier. The FM. Thank you. Aus dem kontroversen Album Lenny Tristano von Tristano, die Guyton-Sinfonie All the Things You Are. Guyton-Sinfonie ist unter anderem eine passende Beschreibung für das Stück, da die Melodietöne auf den Kerntönen der Harmonie fußen, den sogenannten Guytons. Die Tristano-Schüler Marsh und Konitz sowie Bauer hier mit Two, Not One. Beats, One Marsh mit Two Not One. Das war der Standard auf Byte FM mit einer Ausgabe zu Tristano und seiner Schule. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem weiteren Programm hier auf Byte FM. Zum Abschied gibt es noch einen Titel aus dem Lee Konitz meets Jimmy Giuffre Album, welches auf Verve veröffentlicht wurde. Cork and Bip. Tschüss und auf Wiederhören, sagt Niklas Holle. Mm-hmm.